Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Waisengrundschule Pyongyang, wo die Bildungsumwelt und die Lebensbedingungen auf dem höchsten Niveau geschaffen wurden. Er suchte mehrere Orte wie das Schulgebäude und das Internat auf und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten und die Vorbereitung auf die Eröffnung der Schule. Er meinte, das Schulgebäude der Waisengrundschule Pyongyang sei modern und sauber errichtet worden. Im Einklang mit den Besonderheiten der Einheit für Grundschulbildung seien alle Klassenzimmer multifunktionell gemacht und computerisiert worden und verfügen über verschiedene Unterrichtsgeräte. Das Erziehungskabinett für Kim Jong-il Patriotismus, das Kabinett der Kinderorganisation, der Naturraum, der Musik- und Tanzraum und die weiteren seien herrlich errichtet worden. Und im Korridor seien verschiedene Märchenbilder zu sehen, die von Anschaulichkeit, Wissenschaftlichkeit und Lebendigkeit geprägt seien. So könne man sich in allen Räumen reiche Kenntnisse aneignen. Kim Jong-un wohnte dem Muttersprache-Unterricht der ersten Klasse im zweiten Schuljahr bei und erkundigte sich dabei mit dem Gefühl des leiblichen Vaters nach der Unterrichtsmethode der Lehrerin, der Verwendung von Unterrichtsmitteln, dem Erkenntnisvermögen der Schülerinnen und Schüler und den Qualitäten ihrer Lehrbücher und Hefte. Er sagte, das Internat sei der Kinderseele der Waisen entsprechend schön errichtet, damit sie ein bequemes Leben führen können. Alles darunter Schlafzimmer, Kantine, Friseursalon und Behandlungszimmer gefalle ihm sehr. Die Qualität der allgemeinen Bildung des Landes einschließlich der Hochschulbildung hänge von der Qualität der Grund- und Mittelschulbildung ab. Die konsequente Durchsetzung der Politik der Partei für Gewichtlegung auf die Grund- und Mittelschulbildung sei ein Lichtweg zum Aufbau des an talentenreichen Landes. Dann gab er wertvolle Hinweise, die als Richtschnur für die Verwaltung und Leitung der Waisengrundschule Pyongyang gelten. Er betonte, dass sich die elternlosen Waisenkinder nur auf die Partei verlassen können und bat die leitenden Mitarbeiter und Lehrer der Waisengrundschule Pyongyang darum, sich zusammen mit seinem Herzen um die Waisenkinder sorgfältig zu kümmern, damit sie sich ohne Trauer und Sorge voller Freude hervorragend entwickeln können. Danach ließ sich Kim Jong-un mit den Waisenkindern und Lehrern der Waisengrundschule Pyongyang und der Waisenmittelschule Pyongyang und den Erbauern ein Erinnerungsfoto machen. An diesem Tag begleiteten ihn Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, Cho Yong-won, stellvertretender Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Ma Won-chun, Abteilungsleiter für Baukonstruktion im Komitee für Staatsangelegenheiten der TVRK.